Pardon. Guten Abend. Paris, Vorfrühling 1871. Vergessen Sie nie dieses Datum, junger Mann. Die ganze Welt wird es im Gedächtnis behalten. Sehr richtig. Und warum, junger Mann? Es wird den preußisch-französischen Krieg geben. Den gibt es beinahe jedes Jahr. Aber warum gerade dieses Jahr? Die Pariser Bevölkerung erhebt sich. Was hätte sie davon? Die Revolution hat ja schon gesiegt. Nein. Dieses Buch ist erschienen, mein Herr. Thomas Cook? Und Sohn, Thomas Cook and Son, Reisebüro. In diesem schmächtigen Büchlein, mein Herr, gibt es einen Fahrplan für die ganze Welt. Hier können Sie die kolossale Feststellung machen, dass man in weniger als 3 Monaten den Erdball umreisen kann. Ist das nicht fantastisch? Für die damalige Zeit. Ich glaube, ich werde darüber ein Buch schreiben. Die Reise um die Erde in 80 Tagen. Was sagten Sie? Einen Titel, na, ich danke Ihnen. Ich glaube, ein solches Buch ist schon geschrieben worden. Unsinn, mein Herr, die Hauptperson muss bewandert sein wie eine Enzyklopädie, kaltblütig wie ein Fisch und was ihren Charakter anbelangt, verlässlich wie ein Chronometer auf die Sekunde genau. Das heißt, es darf kein Franzose sein. Mon Dieu, ich fürchte, Sie haben recht. Wahrscheinlich wird es ein Engländer sein müssen, einer dieser rätselhaften Gentlemänner, deren Existenz weniger durch den Geburtsschein als durch ihr Bankkonto beglaubigt wird. Der hat bestimmt auch eine mathematisch genaue Tageseinteilung. Was tut er gewöhnlich um diese Sekunde? Oh. James! Mr. Fogg. Welche Temperatur soll das Wasser für ein Fußbad haben? 86 Grad, Mr. Fogg. Was für Grade, James? Fahrenheit, Mr. Fogg. Nach wem sind Sie so benannt, James? Nach dem großen deutschen Angelsachsen Fahrenheit, Mr. Fogg. Der Physiker Fahrenheit wurde im Jahre 1686 als siebsamer Sohn armer Eltern geboren. Er hat dann das scheu gewordene Pferd des Grafen von Barnhelm eingefangen, wofür ihm ermöglicht wurde zu studieren. Mr. Fogg war außerdem so gnädig, mir zu erläutern, dass sein System der Wärmebestimmung 212 Teilungsstriche aufweist. Sehr gut, James. Wie viel zeigt der Fahrenheit-Gradmesser? 84 Grad, Mr. Fogg. Das heißt um 2 weniger, als die Hausordnung vorschreibt. Ist dem nicht so? Dem ist so, Mr. Fogg. Ich muss Ihnen leider den Abschied geben, James. Es tut mir wirklich leid, mein Junge. Es bekümmert mich, dass es Ihnen leid tut, Mr. Fogg. Ich bin untröstlich, dass es Ihnen Kummer bereitet, mein Junge. Es schmerzt mich, dass Sie untröstlich sind, Mr. Fogg. Es quält mich, dass Sie es schmerzt, mein Freund. Aber bevor Sie mein Haus verlassen, verschaffen Sie mir bitte einen neuen Diener. Monsieur, ein so besonderer Mann wie Sie braucht natürlich einen ebenso ungewöhnlichen Bedienten. Werden Sie den in England finden? Damned, ich fürchte, Sie haben recht. Engländer, Söhne eines unsterblichen Imperiums, bringen es einfach nicht mehr fertig, Diener zu sein. Ihr neuer Diener, Mr. Fogg. Jean Passepartout. Mit Verlaub, Jean. Aus Paris und deshalb Jean. Es sei denn, was haben Sie bis nun getan? Im Ganzen und Großen nichts. Straßensänger, dann Zirkusreiter, danach Professor für Leibesübungen und schließlich Zugführer des Pariser Brandkorps. Interessant. Welchen Brand haben Sie gelegt? Entschuldigende Herr. Meistens habe ich sie gelöscht. So. Sie werden genau bei Sonnenuntergang die Lichter- und Wärmevorrichtungen im Hause in Brand stecken. Man sagte mir, dass Herr Phileas Fogg der sesshafteste Mann des britischen Reiches sei. Ich mache Schluss mit meinem vagabunden Leben und biete Ihnen meine treuen Dienste an. Wie viel Uhr haben Sie? 11:25 Uhr. Merken Sie sich, mein Junge, dass es nach dem astronomisch genauen Taschenchronometer, erfunden von dem Nürnberger Angelsachsen Hähnlein und zur fast vollkommenen Vollkommenheit gebracht vom Engländer Earnshaw, genau 11:26 Uhr ist. Entschuldigende Herr, meine hat sich etwas verspätet. Unpünktlichkeit ist unentschuldbar. Aber da ich genau um 11 Uhr und 29 Minuten das Haus zu verlassen pflege, bin ich aus Gründen der Pünktlichkeit leider nicht mehr imstande, Ihnen zu kündigen. Seit 11 Uhr 27 in der Hälfte des 2. Oktober 1872 sind Sie also in meinen Diensten. Die Bedingungen teilt Ihnen Ihr Vorgänger mit. Goodbye. Ist er lebendig? Der Herr hat sich mir nie anvertraut. Hier ist die Hausordnung. Sie enthält alle Einzelheiten der Bedienung von 8 Uhr früh, wenn der Herr das Bett verlässt, bis Mitternacht, wenn er sich zu Bett begibt. Und was macht er zwischendurch? Hier ist der Kleiderschrank. Jede Hose, Jacke und Weste ist mit einer Nummer versehen und in dieser Kartothek verzeichnet, mit der genauen Angabe, an welchem Tag im Jahr, mit welchem Accessoire sie für den Herrn vorbereitet werden sollen. Die Hausordnung übergeben Sie Ihrem Nachfolger. Ist Mr. Fogg normal? Ein Engländer, sagte der englische Diener James und ging. Passepartout blieb allein zurück. Und während er die puritanische Zweckmäßigkeit ausgerüstet mit den neuesten Wundern der Technik, als da sind Gasbeleuchtung, ein Telefon, eine elektrische Uhr bewundert, rieb er sich die Hände und sagte mit einem einfältigen Lächeln, das gefällt mir, so ein häuslicher Mensch und der leibhaftige Automat. Na bitte, dann diene ich eben einem Automaten. Inzwischen hat Herr Phileas Fogg 565 Mal den rechten Fuß vor den linken und 566 Mal den linken vor den rechten gesetzt. Und Schlag 12 öffnete er die Tür des Reformclubs, einem geräumigen Gebäude in der Pall Mall. Was ist ein Club, Monsieur? Ein englischer Club ist eine Lokalität, in die sich ein Gentleman begibt, nachdem er sein Bett verlassen hat und die er verlässt, um sich zu Bett zu begeben. Im Club verbringt er sein ganzes Leben, meistens ruht er dort aus. Wovon? Vom Mittagessen, vom Abendessen und vor allem vom Zeitunglesen. Englische Zeitungen sind sehr ermüdend. Für einen Franzosen vielleicht geradezu tödlich. Herr Phileas Fogg, um ein Beispiel zu nennen, brauchte die Zeit von 12.40 Uhr bis 17.20 Uhr für die Lektüre der Times, der Standard und Morning Chronicle. Danach legte er die Zeitung weg und begrüßte seine Freunde, die bis zu diesem Augenblick das Privatleben jedes Einzelnen respektierten. Wie geht es Ihnen, lieber Fogg? Wie geht es Ihnen, lieber Stuart? Wie geht es Ihnen, lieber Sullivan? Wie geht es Ihnen, lieber Ralph? Wie geht es Ihnen, lieber Sullivan? Wie geht es Ihnen, lieber Fogg? Wie geht es Ihnen, lieber Flanagan? Wie geht es Ihnen, lieber Fogg? Und sie ergaben sich dem Kartenspiel, um sich nach einer so ermüdenden Konversation zu erholen. Nach ungefähr einer Stunde sagte Herr Flanagan, der ein unverbesserlicher Schwätzer war, wie viel? Mit dieser Frage war ohne Zweifel die Summe gemeint, die vorgestern in der Bank von England entwendet worden war. 55.000 Pfund Sterling. Aber Sie haben doch das Signalement des Spitzbuben. Warum denn gleich so harte Ausdrücke, meine Herren? Zur Stunde ist nichts weiter bekannt, als dass das Geld weggetragen wurde, nicht mehr und nicht weniger. Dieser Bankraub wird in Ihrer Geschichte eine wichtige Rolle spielen, wenn ich nicht irre. Weiß ich nicht. Warum? Moment, das ist gar kein schlechter Gedanke. Dann sollten Sie ihn aber etwas beschreiben. Ja, bitte, bitte. Mein Freund Ralph. Bank of England. Der Pfeiler britischer Macht, der Prüfstein der Moral. Keine Drahtgitter, keine Polizisten. Nichts, was das Ansehen der Kunden schmälern könnte. Vor dem Schalter eine Schlange. Entschuldigen Sie, Herr Kassierer. Was ist das? Ein Goldbarren, mein Herr. Der Goldbarren geht von Hand zu Hand der anwesenden Gentlemänner. Der Kassierer wendet sich den Instruktionen getreu ab, um bei keinem den Verdacht hervorzurufen, dass er ihn unlauterer Absichten verdächtige. Vielen Dank, Herr Kassierer. Und doch wird dieses Vertrauen missbraucht. Am Ende der Schlange erscheint ein maskierter Herr mit einer Pistole. Wenn Sie es eilig haben, mein Herr, überlasse ich Ihnen gern meinen Platz. Guten Tag. Womit kann ich dienen, mein Herr? Hände hoch! Sonst noch welche Wünsche? Geld oder Leben? Die Bank von England ist zu jeder Transaktion bereit. Beurteilen Sie selbst, was Ihnen vorteilhaft erscheint. Wenn ich aber mit meinem Rat beisteuern darf, dann glaube ich, dass mein Leben für Sie weniger rentabel ist. Entschuldigen Sie die Einmischung, doch es ist klug, was der Kassierer sagt. Der Herr mit der Pistole greift nach den Banknotenbündeln und verschwindet. Interessant. Meine Herren, der Kassierer hat sich musterhaft verhalten. Mit Recht hat er angenommen, dass dieser Auftritt nichts weiter zu bedeuten brauche als eine Schrulle eines romantisch veranlagten Kunden, dessen Würde durch jedes andere Vorgehen auf nicht wiedergutzumachende Weise befleckt werden könnte. Ihrer Meinung nach war es also ein Gentleman in der Maske eines Einbrechers. Was aber, wenn es ein Einbrecher in der Maske eines Gentleman war? Für einen solchen Fall hat Britannien in allen Häfen Polizeikommissare. Die Welt ist viel zu groß, lieber Ralph. Das war sie, lieber Stuart. Wieso war? Ist die Erdkugel vielleicht eingeschoben? Unser lieber Fogg hat recht, meine Herren. Von dem Augenblick an, da Great Indian Peninsula Railway mit Hilfe unserer Investitionen die Strecke Rothal-Allahabad eröffnet hat, kann man die Erdkugel in 3 Monaten umreisen. In 80 Tagen. Sie gehen bestimmt vom Fahrplan der Firma Cook aus, der allerdings weder mit der Ungunst der Elemente noch mit dem Spiel des Zufalls rechnet. Unter allen Umständen. Was aber, wenn Sie in Indien skalpiert werden von diesen Eskimos? In Indien, wie schon der Name andeutet, leben Indianer, lieber Stuart. Unter allen Umständen. Wollen Sie mit mir die Reise unternehmen? Gott bewahre! Wenn ich schon den Nachrichten Glauben schenken soll, nachdem die Erde eine Kugel ist, so kann doch niemand von mir verlangen, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Kopf nach unten rumlaufen soll. Aber ich gehe mit Ihnen eine Wette ein. Ich wette 20.000 Pfund, dass ich die Reise um die Erde in 80 Tagen, das sind 115.200 Minuten, vollbringe. Da wir heute Mittwoch, den 2. Oktober, haben, muss ich am Sonnabend, den 21. Dezember um 20.45 Uhr Minuten in London in diesem Salon sein. Sonst gehören 20.000 Pfund von meinem Konto bei den Gebrüdern Baring Ihnen. Hier ist der Scheck. Wir halten die Wette. Wann gedenken Sie zu starten? Mit dem Zug nach Dover um 20.45 Uhr. Doch, wir haben unseren Whist unterbrochen. Wer gibt? Es ist 7 Uhr, lieber Fogg. Wollen Sie nicht Ihre Vorbereitungen zur Abreise treffen? Ich bin immer bereit. Sie spielen aus, lieber Stuart. Um 19.25 Uhr verabschiedete sich Herr Phileas Fogg von den ehrenwerten Mitgliedern des Reformclubs, versprach ihnen überall da, wo es ein Konsulat des britischen Königreichs gibt, seinen Pass mit einem Visum versehen zu lassen, um den Verlauf der Reise zu dokumentieren. Danach fuhr er nach Hause. Jean! Passepartout antwortete nicht. Er lag auf dem Sofa und war ins intensive Studium der Hausordnung vertieft, nach der der Herr des Hauses genau 30 Minuten vor Mitternacht nach Hause kommen soll. Jean! Ich rufe bereits zum zweiten Mal. Es ist 20.15 Uhr. Deshalb mache ich Ihnen auch keinen Vorwurf daraus. In einer halben Stunde geht der Eilzug in Richtung Dover-Calais ab. Ja. Der gnädige Herr will uns verlassen. Jawohl, wir machen eine Reise um die Welt. Ja. Das sind Sie... Und noch jemand. Jawohl, Sie. Ja, das heißt drumherum. Jawohl, in 80 Tagen. Ja, das ist eine angemessene Zeit. Jawohl, natürlich nur, wenn wir jede Sekunde ausnutzen, was bereits für diesen Augenblick gilt. Ja, das Haus bleibt hier. Jawohl, packen Sie 2 Wollhemden und 3 Paar Strümpfe ein. Das Übrige kaufen wir auf der Reise. Ja, Schuhe nicht. Wir werden nur wenig oder gar nicht zu Fuß laufen. Sie können jetzt gehen, mein lieber Junge. Herr Phileas Fogg ist der sesshafteste Mensch des britischen Empire. Mein Herr ist verrückt geworden. Trockener englischer Humor. Allons enfants de la patrie. Bereit? Ja, Herr. In Ordnung. Nehmen Sie den Reisesack und dieses Buch. Hüten Sie es wie Ihren Augapfel. Thomas Cook and Son. Der erste Weltfahrtplan. Der Sack ist weder leicht. Die darin liegenden 20.000 Pfund sind in Banknoten. Mon Dieu, sagte Jean. Und eine Droschke, herbeigerufen mittels eines Glöckchens, fuhr sie rasch zum Bahnhof Charing Cross. Ach du Schreck. Ist was geschehen, Jean? Ich habe in der Eile vergessen, in meiner Stube die Gaslampe abzudrehen. Schön, mein Junge. Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Die Lampe brennt auf Ihre Rechnung. Der Sonderkorrespondent der Times berichtet... Der ehrenwerte Herr Phileas Fogg verließ samt seinem Diener Passepartout am 3. Oktober Paris, traf am Freitag, den 4. Oktober um 6.33 Uhr in Turin und am Sonnabend, den 5. Oktober in Brindisi ein, gerade noch zur rechten Zeit, um das Dampfschiff Mongolia nach Bombay via Suez zu erreichen. Bei den enormen Entfernungen in Asien, Amerika und auf den Ozean genügt eine einzige Verspätung, um die Kette der Verbindungen zu zerreißen. Suez. Sensationelle Verwandlung des Phileas Fogg. Die Reise um die Erde endet schon am 7. Tag mit einem Skandal. Was ist passiert in Suez? 2 Fragezeichen. Herr Konsul, mein Name ist Fix, Detektiv Ihrer Majestät der Königin. Ich ersuche Sie, einen bestimmten Mann hier festzuhalten, bis ich den Haftbefehl aus London in Händen habe. Guten Tag, Herr Fix. Als Konsul Ihrer Majestät der Königin in Suez habe ich weitgehende Vollmachten, die aber nichtsdestoweniger genau festgelegt sind. Was hat sich der bestimmte Mann zu Schulden kommen lassen? Er hat die Kajüte an Bord der Mongolia nicht verlassen, Herr Konsul. Ich kenne kein Gesetz, Herr Fix, das einen Untertanen Ihrer Majestät zwingen würde, die Kajüte eines Schiffes zu verlassen, wenn er kein Bedürfnis verspürt. Aber er ähnelt ganz offensichtlich einem von der Polizei gesuchten Manne. Ich kenne auch kein Gesetz, nach dem ein Brite jemandem nicht ähnlich sein darf, Herr Fix. Oh, ich höre seine Schritte, er kommt. Haben Sie hier einen Vorhang oder einen Schrank? Derartige Methoden sind dem Konsulardienst fremd, mein Herr. Sie entschuldigen, ich nehme schnell diese Büste vom Sockel und stelle mich dahinter. Right or wrong, my country. Ich brauche ein Visum, Konsul. Ich möchte Sie nur auf die Tatsache aufmerksam machen, dass die Formalität der Visierung im Bereich der britischen Besitzungen unnötig ist, mein Herr. Ihr Visum soll mir zum Beweis dienen, dass ich den Suezkanal passiert habe. Mit dem größten Vergnügen, mein Herr. Eine interessante Büste. Wer ist es? Ferdinand Lesseps, mein Herr, der Schöpfer der Wasserstraße. Mein Freund, wie er sich verändert hat. Suez ist ein Ort voller Zauber, mein Herr. Ich empfehle eine Besichtigung. Vielen Dank, Konsul. Ich werde damit sofort meinen Diener beauftragen. Goodbye. Der Mann ist ein Gentleman, lieber Fix. Der Gentleman ist ein Mann, lieber Konsul, der vor einer Woche einen Diebstahl begangen hat. Er beraubte die Bank von England. Lass Sie nicht sagen. Diese edlen Gesichtszüge. Große Verbrecher sehen immer sehr edel aus, Herr Konsul. Menschen dagegen mit den Gesichtszügen eines Verbrechers sind in der Regel gezwungen, anständig zu bleiben, da ihnen auf Schritt und Tritt die Verhaftung droht. Edle Physiognomien muss man stets im Auge behalten. Gerade das unterscheidet die Arbeit eines Detektivs von der eines Konsuls. Ihre ein Handwerk, unsere eine Kunst. Sie haben Ihren Helden in eine sehr peinliche Situation gebracht, Monsieur. Das ist die Vorbedingung eines guten Romans, junger Mann. Herr Fogg gilt als Verbrecher. Soviel mir bekannt ist, hat das Geld ein gewisser James Strand gestohlen. Der ist zurzeit seelenruhig in Liverpool verpulvert, da er weiß, dass er erst in 2 Monaten verhaftet werden wird. Die Lösung einer Detektivgeschichte verraten ist eine Ungezogenheit, nur eines Zeitungskritikers würdig. Entschuldigen Sie. Wie dem auch sei, Phileas Fogg spielt gerade Whist an Bord der Mongolia. Der entzückende Passepartout lernte die Schönheiten der Reise kennen und der pflichtgetreue Detektiv Fix ihre Kehrseite. Ein wunderschöner Tag, was? Ist das Meer immer so schalkhaft, Herr... Mein Name ist Fox, Privatier. Wohin führt die Reise? Wir unternehmen eine Reise um die Erde in 80 Tagen. Im Vertrauen, ich glaube nicht im Traume daran. Mein Herr führt wahrscheinlich etwas ganz anderes im Schilde. Ah, ist er reich? Wir haben Banknoten in unserem Reisesack, die so neu sind, als hätte er sie selbst gedruckt. Oho, ich vertrage den Indischen Ozean schlechter als das Mittelmeer. Ach, seien Sie guter Dinge, die Mongolia wird 2 Tage früher in Bombay anlegen. Mein Herr hat der Besatzung eine Belohnung in Höhe von 1.000 Pfund versprochen. Ach, du lieber Himmel. Die Mongolia traf tatsächlich schon am 20. Oktober in Bombay ein. Phileas Fogg hatte während des ersten Viertels seiner Reise einen Vorsprung von 2 Tagen und am Bahnhof angekommen, bestellte er zunächst eingemachtes Kaninchen à la Bombay. Passepartout entfernte sich, um neue Kleider zu kaufen. Während Fix aufs britische Konsulat eilte. Mein Name ist Fix, Detektiv Ihrer Majestät der Königin. Ich ersuche Sie, die Abreise eines gewissen Phileas Fogg nach Kalkutta zu verzögern, da ich hier aus Suez einen Haftbefehl gegen ihn erwarte. Guten Tag, Herr Fix. Als Konsul Ihrer Majestät der Königin in Bombay habe ich kein Recht, Gesetze zu missachten. Aber dieser Mann verschleudert das Geld der Bank von England, Herr Konsul. Dann verhaften Sie ihn doch, lieber Fix. Ich sage Ihnen doch, dass ich dazu keinen Befehl habe. Wie ich keinen habe, ihn hier festzuhalten. Das Gesetz und die Bibel sind Vater und Mutter Britanniens, Inspektor. Bombay! The Station of Bombay! Kellner? Sind Sie dessen völlig sicher, dass dieses Wirbeltier ein Kaninchen war? Ja, Sahib, ein Dschungelkaninchen. Und es hat nicht miaut, als es der Koch schlachtete? Nein, Sahib. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es stumm. Waiter? Sahib? In 10 Minuten ist angemachtes Kaninchen aller Bombay zur Stelle. Im Weigerungsfalle sparen Sie zwar das Kaninchen, verlieren aber den Kopf. Brigadegeneral Sir Francis Cromarty, mein Herr. Ich habe in der Behandlung von Indern eine gewisse Praxis. Guten Tag, mein Freund. Sie eilen zum Zuge. Herr Fox, Sie sind bestimmt ein Kenner Indiens. Können Sie mir nicht verraten, warum diese Leute dort hinten hinter mir herrennen? Offensichtlich wollen Sie etwas von mir. Aber was? Ich bin in so eine Art Kirche gekommen, als Sie über mich herfielen, mir die Schuhe auszogen und von diesem Augenblick an hetzen Sie mich durch diese Gegend. Sie haben die Pagode auf dem Malabar-Hügel entweiht? Verletzung religiöser Bräuche auf indischem Boden. Jetzt habe ich meinen Mann. Der Zug, der die Verbindung zwischen Bombay und Kalkutta herstellt, fährt in 3 Stunden ab, Milords. Ich glaube, Ihr Diener hat das Geld angesteckt und ist auf und davon. Er ist ein treuer Diener, Sir. Treu ist nur ein Pferd, Mr. Fogg. Ein Diener nur solange er nicht weiß, wo wir unseren Schmuck aufbewahren. Also ist es gut, ihn auszupeitschen, noch bevor er ihn gestohlen hat. Das ist einigermaßen grausam, General. Ihre Empfindlichkeit gereicht Ihnen zur Ehre, mein Herr. Doch glauben Sie mir, gerade Sie ist es, die das britische Imperium ins Wanken bringt. Ach, Herr, ich bin von Eingeborenen beraubt worden. Gut, mein Junge, leihen Sie sich inzwischen meine Pantoffeln. Ich hoffe, dass dergleichen nicht ein zweites Mal passiert. Sagte Phileas Fogg, unter Zug der englischen Railway Company, gefahren von einem englischen Lokomotivführer und geheizt mit englischem Naphtha, begab sich in eiliger Fahrt an den Feldern der englischen Plantagenbesitzer vorbei durch das englische Indien. Warum sind wir allein im Zug, Herr? Ohne Zweifel ist es noch wenig bekannt, dass zwischen Bombay und Kalkutta eine Eisenbahnverbindung hergestellt worden ist. Aber warum stehen wir, Herr? Der Zeitplan einer Dampfmaschine muss genau eingehalten werden. Denn auf demselben Gleise rast uns aus Kalkutta eine zweite entgegen, mit der wir gleichzeitig an einem bestimmten Punkt anlangen müssen, um aneinander vorbeifahren zu können. Zum Teufel, warum hat der Diener auf seinem Chronometer erst 3 Uhr? Wirklich, mein Junge, es ist genau 7. Achtung, verehrte Hörerinnen und Hörer, geben Sie jetzt gut Acht. Schon hier bereitet der Autor ein effektvolles Finale vor. Mit dem sich jeder meiner Romane brüsten kann. Der Herr entschuldigen, aber ich habe meine Uhr in London gestellt. Merken Sie sich, Jean, die Zeit verändert sich entsprechend dem Ort auf der Erdkugel, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir nach Osten fahren, verkürzen sich die Tage genauso viel mal um 4 Minuten, wie wir geografische Längengrade überschritten haben. Bisher waren es 60 mal 4 macht 240 Minuten oder genau die 4 Stunden, die Ihnen auf Ihrem Taschenchronometer fehlen. Für meinen einfachen Kopf ist das kompliziert. Wenn Sie erlauben, Herr, bleibe ich bei meiner Zeit. Kondukteur, können Sie uns sagen, wo wir halten? Ja, Milord. Wir haben seit der Station Rothtal 15 Meilen zurückgelegt und befinden uns nun in der Station Colby. Und wie lange halten wir hier? Kommt ganz darauf an, ob Milords im Zug verweilen wollen. Natürlich, du Ochse. Wir können unsere Neugier unterdrücken, die 4 stinkenden Hütten zu sehen, die unzweifelhaft die Haltestelle Colby darstellen. In diesem Falle 3 bis 4 Monate, Milords. Wie bitte? Vorläufig endet die Strecke hier, Milords. Bis nach Allahabad, wo sie wieder weitergeht, sind noch 50 Meilen Schienen zu legen. Zum Teufel. Die Zeitungen haben die Aufnahme des Eisenbahnverkehrs gemeldet. Entschuldigen Sie, Milord, aber während meines Aufenthalts in England, wo ich an der Universität Oxford studiert habe, um bei der Geburt einer indischen nationalen Intelligenz zu helfen, habe ich des Öfteren Gelegenheit gehabt, festzustellen, dass die Zeitungen zu Übertreibungen neigen. Du Lümmel, wozu haben wir dich hochgepöppelt, wenn du nichts weiter kannst als quäken? Hier endet die Strecke. Dieser Gentleman eilt um die Erdkugel. Ich habe 2 Tage Vorsprung, General. Alles war vorgesehen. Herr, ich habe einen Mann gefunden, der ein Beförderungsmittel besitzt. Guten Tag, lieber Eingeborener. Das ist ein Elefant, Herr. Der Besitzer steht etwas weiter rechts. Komm raus, du Bauernlümmel! Du bringst uns nach Allahabad. Warum schüttelst du andauernd den Kopf? Meiner Meinung nach, General, ist es gerade die Anwendung von Gewalt, die Britannien schwächt. Ich bevorzuge eine Einigung auf geschäftlicher Basis. Freund, sind Sie bereit, mir für kurze Zeit Ihr Tier zu vermieten? Ich zahle 10 Pfund pro Stunde. Er schüttelt den Kopf. 20 Pfund. Sie verderben uns die Preise. 40 Pfund. Er schüttelt den Kopf. Zum Teufel, das macht er 15 Stunden 600 Pfund. Nein. Und dann kaufe ich eben das Tier. 1000 Pfund. Vater unser. Das ist ja Wahnsinn, mein Herr. Sir Francis, es ist nicht meine Gewohnheit, unüberlegt zu handeln. Ich habe 20.000 Pfund gewettet. Bis zu dieser Höhe ist der Elefant für mich immer noch rentabel. 1500. Er schüttelt den Kopf. Der Kerl nützt die Situation aus und zieht ihnen das Fell über die Ohren. Also 2000. Er schüttelt den Kopf. Was wünschen die selbst von meinem Opa? Junger Mann, Ihr Großvater lehnt es ab, uns den Elefanten zu verkaufen, obwohl ich eine immerhin anständige Summe biete, mein Freund. Das kann er nicht wissen. Mein Opa ist von Geburt taubstumm. Schade, dass er mir das verschwiegen hat. Ich habe inzwischen mein Angebot auf 2000 Pfund hinaufgeschraubt. Ja, die wollen Sie ihm doch nicht etwa geben. Er verkauft Ihnen das Tier für den 1/5. Bedauere, lieber Passepartout, aber ein Engländer bricht sein gegebenes Wort nie. Geben Sie ihm das Geld. Oh. Hey, hallo. Seltsam. Der Anblick des Geldes raubte beiden das Leben. Großvater und Enkel, da liegen sie. Tot. Lege das Geld auf Ihre Körper, der ewig rätselhafte Orient. Aufs Pferd, Freunde, genauer auf den Elefanten. Hü! Sagte Herr Fogg mit der Ruhe des Engländers und betrat den Dschungel. Beim Morgengrauen befanden sich Herr Fogg, der General, Passepartout und der Kondukteur, der mit ihnen durch den indischen Wald zog, auf dem Kamm des Wundhaya-Gebirges, als der Elefant Anzeichen von Unruhe an den Tag zu legen begann. Teufel! Trommeln! Werden hier Manöver abgehalten? Sati, was bedeutet dieses Wort, Sir Francis? Freiwilliges Menschenopfer, Herr Fogg. Ein Witwe lässt sich an der Seite ihres toten Gatten verbrennen. Die Witwe weint aber. Ihr Opfertod ist nicht freiwillig, Sahib. Der Leichnam an ihrer Seite war zu Lebzeiten der alte Maharaja von Bandelkant, mit dem sie gegen ihren Willen verheiratet wurde. Können wir sie nicht retten, Herr? Ich habe noch 12 Stunden Vorsprung, die kann ich dafür opfern. Bitte. Es ist zwar eine Inderin, aber schließlich und endlich eine Frau. Wenn wir ihnen in die Hände fallen, Sahib, machten sie uns zu Tode. Wenn wir ihnen in die Hände fallen, verliere ich meine Wette und mir bleibt dann ohnehin kein Geld zum Leben. Herr, Sie haben ein gutes Herz. Bisweilen, mein Junge, wenn ich Zeit dazu habe, schleichen wir uns an den Scheiterhaufen heran. Kreuzhimmel, Donnerwetter. Jetzt, um seine Kanone zu haben. Möglich, dass die Wachen im Schlafe liegen. Ich habe noch 6 Stunden Zeit. Die Wache schläft. Aber die Priester, die das Opfer mit Hanfdämpfen betäuben, sind noch wach. Ihr Vorsprung ist zum Teufel, Herr Fogg. Es genügt mir, wenn ich vor dem Mittagessen in Allahabad bin. Es dämmert, Milord. Wir haben schon Verspätung. Wir holen Sie auf. Im letzten Augenblick kann sich eine Gelegenheit bieten. Siehe, der Augenblick Ihres Todes ist gekommen. Ich werde einen Trick ausprobieren, Herr. Einen Moment. Ich bin kein Freund von Frauen, doch ihre Verbrennung kann ich nicht gutheißen. Es ist zwar eine Frau, aber schließlich und endlich eine Inderin. Das Legen von Waldbränden mit oder ohne Witwen ist strengstens verboten. Oh! Streichhölzer gehören nicht in Kindeshand. Oh! Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt bewacht. Oh! Hier liegt die ohnmächtige indische Witwe auf meinen Armen. Sir. Die Inder fliehen. Wir auch. Nicht mehr nötig. Wir sind schon in Allahabad, Milords, neben dem Bahnhof. Hier. Hier ist ein Backschisch, Kondukteur, für Ihre guten Dienste. Oh, danke sehr, Sir. Wir reisen jetzt nach Kalkutta. Haben Sie bitte die Liebenswürdigkeit, noch ein wenig hier zu bleiben, bis die gnädige Frau aus der Ohnmacht erwacht und ihr zu sagen, dass ich ihr alles Gute wünsche und ihr gleichzeitig zum Ableben ihres Gatten, des Maharaja von Bandelkant, mein tiefstes Beileid ausspreche. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, mein lieber Fogg, dass eine nicht verbrannte Witwe von den Eingeborenen als unrein betrachtet wird und wie ein räudiger Hund auf dem Misthaufen ihr Ende findet. Wenn sie hier bleiben soll, wäre es für sie vorteilhafter gewesen, verbrannt zu werden. Danke, General. Kondukteur, nehmen Sie sich dann wenigstens dieses Elefanten an. Ach du meine Güte, das ist wieder ein Tausch. Aber durch Laut schenken mir ein ganzes Vermögen. Das ist England. Werden Sie sich der Frau von Bandelkant annehmen, General? Mein lieber Fogg, wo denken Sie hin? Ich habe zwar ein ganzes Regiment aufständischer Spahi vor die Läufe meiner Kanonen gebunden, aber Lady Crome hat hier eine junge Witwe ins Haus zu bringen? So abgebrüht bin ich doch nicht. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie nicht begleiten kann, Herr Fogg. Ich wünsche fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wo bin ich? In Sicherheit, Madam. Und im Zuge nach Kalkutta. Gestatten Sie, Phileas Fogg, Untertan Ihrer Majestät der Königin, und hier mein Diener Passepartout. Oh, man nannte mich Auda. Wohin fahre ich? Gerade in dieser Hinsicht erwarte ich Ihre Vorschläge, Madam. Fort aus Indien. In Hongkong habe ich meinen Onkel Chichi, ein reicher Kaufmann. Dann ist alles in bester Ordnung, Madam, denn über Hongkong führt auch meine Pilgerfahrt. In Kalkutta, wo wir gerade angekommen sind, lichte das Dampfschiff Rangoon noch heute die Anker. Aber Herr, wir können doch nicht... Alles Übrige besorgt mein Diener. Ich bin eine ehrbare Frau, mein Herr. Fogg, Ihre Ehre bleibt ohne Makel, Madam. Oh. Herr Phileas Fogg und sein Diener Passepartout? Ganz recht. Im Namen der Königin, Sie sind verhaftet. Du lieber Himmel, Herr! God save the Queen. Darf uns diese Dame begleiten? Dagegen ist nichts einzuwenden, mein Herr. Um 8:30 werden Sie dem Richter Obadijah vorgeführt. Das also ist ein Gefängnis? Wir reizen. Glauben Sie mir, mein Herr, dass ich noch nie in einem Gefängnis war? Wir sitzen in der Falle. Und in 4 Stunden geht unser Schiff. In 4 Stunden sind wir an Bord. Die Gefangenen in den Gerichtssaal. In diesem befindet sich der raffiniert maskierte Fox, mein Herr. Prozess Nummer 1. Angeklagter. 2 Tage schon lauert Ihnen die Polizei auf. Alle Züge aus Bombay hat sie kontrolliert. Mein Herr, ich bin englischer Staatsbürger und habe das Recht. Das Recht haben Sie. Die Anklage. Herr Jean Passepartout bzw. sein Herr Phileas Fogg sind angeklagt, religiöse Riten verletzt und eine nach brahmanischem Glauben geweihte Stätte geschändet zu haben. Ich bekenne. Es handelt sich um die Schändung der Pagode Malabar Hill in Bombay. Und als Corpus Delicti haben wir hier die Schuhe des Tempelschänders. Oh Herr, es sind meine. Wir bekennen. In Anbetracht dessen, dass das englische Gesetz gesonnen ist, die Gottheiten Britisch-Indiens zu schützen, wird genannter Passepartout zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Sie sind gerettet, Herr. In Anbetracht dessen, dass der Herr verpflichtet ist, die Verantwortung für das Denken, Fühlen und Handeln eines von ihm entlohnten Dieners zu tragen, wird genannter Phileas Fogg zu 8 Tagen Gefängnis verurteilt. Wache, führen Sie die Verurteilten ab. Bravo. In 8 Tagen habe ich, Fox, den Haftbefehl in der Tasche. Ich biete Kaution. Das ist Ihr Recht. In Anbetracht dessen, dass Herr Fogg und sein Diener außerhalb Indiens wohnhaft sind, wird die höchste Kaution vorgeschrieben, 1.000 Pfund für jeden. Jean, zahlen Sie. Hiermit setze ich Sie auf freien Fuß. 2.000 Pfund? Dafür haben Sie Ihre Schuhe wieder. So wahr ich fix heiße, das sollt ihr mir büßen. Herr Konsul in Kalkutta, mein Name ist Fix, Detektiv Ihrer Majestät der Königin. Ich ersuche Sie, die Abreise eines gewissen Phileas Fogg nach Hongkong zu verzögern, da ich hier einen Haftbefehl für ihn aus Bombay erwarte. Als Konsul Ihrer Majestät der Königin in Kalkutta habe ich kein Recht, Gesetze zu missachten. Dieser Elende verschleudert das Geld wie ein echter Gentleman. Folgen Sie ihm inzwischen, Inspektor. Ich vertrage das Meer so schlecht, Herr Konsul! Flüsterte der Detektiv und betrat das Deck der Rangoon. eines Schraubendampfers von 1770 Tonnen und einer Zugkraft von 400 Pferden. Obwohl das Meer ruhig war, hatte Herr Fix augenblicklich das Gefühl, dass jedes einzelne dieser Pferde mit den Hufen seinen Magen bearbeitete. Passepartout spazierte an Deck einher, während Frau Witwe Auda schon 7 Tage Herrn Fogg mit den Einzelheiten ihres Lebenslaufes bekannt machte. Ich bin das Kind eines reichen Parsenstammes, dessen Haut so weiß ist. Sehen Sie doch, sehen Sie. Oh. Dass mein Onkel Chichi irrtümlicherweise in den englischen Adelstand erhoben wurde. So. Dass ich Sie nicht schon früher an Bord gesehen habe, Monsieur Fox. Ich vertrage den bengalischen Meerbusen schlechter als den indischen Ozean. Wohin reisen Sie eigentlich, Herr Fox? Ich glaube, dieser Herr Fox ist ein Spion. Der Maharaja von Bandelkant hat mich mit Gewalt meines Mädchennamens beraubt. Doch seine Kräfte reichten nicht mehr aus, mir meine Unschuld zu nehmen. Vielleicht wollte es das Schicksal, dass ich Ihnen begegnete, edler Herr. Ihre Reize verursachen in meinem Herzen noch keine Störung. Am 3. November erhob sich ein furchtbarer Sturm. Passepartout! Passepartout! Was machen Sie? Einen furchtbaren Sturm, Herr. Ach so, da machen Sie nur weiter. Wohin mit dem Steuerrad, Steuermann? Ich weiß nicht, Herr. Grüßen Sie meine Heimat, Steuermann. Wird bestellt, gnädige Frau. Wie viel Verspätung haben wir, Kapitän? 10 Stunden, Herr. Bringen Sie mir Cooks Fahrplan, mein Junge. Hier ist der Herr. Wenn Sie die Absicht haben, das Schiff Carnatic nach Yokohama zu erreichen, lassen Sie jede Hoffnung fahren, Herr. Wann fährt das nächste Schiff? In 8 Tagen. Du lieber Gott, Herr Fogg, das gilt nicht. Sie müssen den Herren erklären, dass ein Gewitter losbrach. Wir haben schon 20 Stunden Verspätung. Herr, man sagte mir, dass dieses Instrument das Gewitter verursacht, weil es nicht steigt. Das ist ein Barometer. Ein Barometer macht das Wetter nicht. Es zeigt es nur an. Es zeigt Sonnenschein an, Herr. Ist dem so, dann ist alles in Ordnung. Erreichen wir die Carnatic? Nein, aber wir werden uns sonnen können. Hongkong in Sicht, Herr! Wann fährt das nächste Schiff nach Yokohama, Lotse? Morgen früh, wenn die Flut einsetzt. Da sieh mal einer an. Wie heißt das Schiff? Carnatic, Herr. Da sieh mal einer an. Sollte es nicht schon gestern Anker lichten? Ein Kessel musste ausgebessert werden, Herr. Da sieh mal einer an. Ich danke Ihnen. Hier nehmen Sie, guter Mann. Lotse! Wir sind auf den Leuchtturm aufgefahren. Da sieh mal einer an. Mein Name ist Fix, Detektiv Ihrer Majestät der Königin. Ich ersuche Sie die Abfahrt eines gewissen Phileas Fogg. Er kommt. Haben Sie hier einen Vorhang oder Schrank? Derartige Methoden. Right or wrong, my country. Sie entschuldigen, ich nehme schnell diese Büste vom Sockel und stelle mich dahinter. Ich bin Phileas Fogg und begleite Frau von Bandelkant, die ihren Onkel, den Kaufmann Chichi, sucht. Herr Chichi, soweit mir bekannt ist, hat China schon voriges Jahr verlassen, Milady. Er hat seinen Wohnsitz in Holland genommen. Vielleicht ein Fingerzeig des Schicksals, dass ich hier bleiben soll, Herr Botschafter? Meine Frau wird entzückt sein, Milady. Oh Gott, ich fühle plötzlich, dass das Klima mir hier nicht bekommt. Jean, reservieren Sie auf der Carnatic eine weitere Kabine. Ach, das kann ich doch nicht annehmen. Wer rettet, Madame, muss auch bereit sein, die Folgen zu tragen. Ich habe gehört, dass man sich einer Witwe gegenüber allerhand erlaubt. Ich verbürge mich für Ihre Ehre. Sie sind zu edel. Konsul, wessen Büste ist das? General Parkers, der China im Opiumkrieg besiegt und Hongkong für England gewonnen hat. Ah, interessant. Er sieht meinem Freund Lesseps so ähnlich, der sich allerdings sehr verändert hat. Aber entschuldigen Sie, Konsul, haben wir uns nicht schon irgendwo gesehen? Sollten Sie den britischen Konsul in Kalkutta, in Bombay und in Suez im Sinne haben, so war das mein Großvater, mein Vater und mein Sohn. England ist groß durch seine Fruchtbarkeit, sagte der Gentleman voll Rührung. Inspektor Fix hat inzwischen unseren Passepartout in eine Opiumhöhle gelockt. Nein. Wer? zwei Plätze, zwei Flaschen und zwei Pfeifen. Mister, Moment, gewarten. Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, Herr Passepartout. Nur ein Gläschen, Herr Fuchs. Ich muss meinem Herrn mitteilen, dass die Carnatic repariert ist und schon heute abdampft. Bestimmt nicht ohne Sie, wie? Zum Wohl, Herr Passepartout. Haben Sie erraten, wer ich bin? Nur ein Gläschen, Herr Fuchs. Pariser haben Köpfchen. Ohne Zweifel. Zum Wohle, teurer Passepartout. Nur ein Gläschen, Herr Fuchs. Ich bin Polizeiinspektor. Zum Wohle, Herr Passepartout. Nur ein Gläschen, Herr... Also das hätte ich nie gedacht. Das wundert mich nicht, junger Mann, denn ich gehe sehr geschickt vor. Ihr Herr hat vor einem Monat in der Bank von England 55.000 Pfund gestohlen. Zum Wohle. Nur ein Das ist unmöglich. Das ist möglich, Sie einfältiger Bursche. Und Sie werden mir helfen, ihn hier in Hongkong festzuhalten, bis ich den Haftbefehl in der Tasche habe, wofür ich gewillt bin, mit Ihnen die ausgesetzte Belohnung zu teilen. Zum Wohle. Also, ihn verraten? Also in der Gegend, aus der ich komme, tut man sowas nicht. Also ich muss Ihnen gleich sagen... Nichts wirst du ihm sagen, du Dummkopf. Steck diese Pfeife in den Mund. Oh. Da liegt er. Und jetzt fort. Mister, gezahlt wird. Hygienische Kontrolle, Ihre Majestät der Königin. Sie waschen die Gläser nicht in fließendem Wasser. Teurer Lesseps, Sie hier in Hongkong? So ein Zufall. Das muss ein Irrtum sein. Bitte um Entschuldigung. Ohne Zweifel General Parker, der China im Opiumkrieg besiegt hat. Doch das nicht. Mein Name ist Fox, Beamter. Zu meinem Entsetzen ist die Carnatic ohne Warnung schon gestern aus Hongkong abgefahren. Gott sei uns gnädig. Eine geringfügige Unannehmlichkeit, Madam. Aufs nächste Schiff müssen wir 8 Tage warten. Meines Wissens pflegen in Häfen jeweils mehrere Schiffe vor Anker zu liegen. Mr. Phileas Fogg? Sie wünschen? Ich habe im Buch eine Reise um die Erde in 80 Tagen gelesen, das in meinem Boot Tankadere bestimmt ist, mit Gottes Hilfe und für eine Prämie von 200 Pfund zu versuchen, sie mit einer Geschwindigkeit von 8 Knoten nach Shanghai zu bringen, von wo der amerikanische Postdampfer General Grant in 100 Stunden nach Yokohama abgeht. Wenn dem so ist, läuft alles programmmäßig ab. Wir können also das Folgende samt der wundersamen Rettung meines Dieners Passepartout aus Opium- und Zirkushöllen überspringen und uns an Bord der General Grant begeben. Mit Hilfe ihrer mächtigen Motoren und Segel werden wir zur Überquerung des Pazifischen Ozeans höchstens 21 Tage brauchen. Das Deck wimmelt von eigenartigen Geschöpfen, Amerikaner genannt. Herr, heute, den 23. November, stimmt meine Uhr vollkommen mit dem Chronometer an Bord überein, obwohl ich sie weder vor- noch nachgestellt habe. Das beweist nur, dass die General Grant heute jenen Meridian der südlichen Halbkugel überschritten hat, auf dem die Gegenfüßler oder Antipoden der Londoner liegen. Ich wusste, Herr, dass sich die Sonne früher oder später entschließen wird, sich nach meiner Uhr zu richten. Psst, psst. Herr Passepartout, ich werde der Reise des Herrn Fogg nicht das geringste Hindernis mehr in den Weg legen. Glauben Sie nun endlich, dass er ein anständiger Mensch ist? Im Gegenteil. Jetzt habe ich den Haftbefehl. Aber außerhalb des britischen Hoheitsgebietes hat er keine Gültigkeit. Es scheint, dieser Schuft hat die Absicht, in die Heimat zurückzukehren, in der Überzeugung, dass die Polizei die Spur verloren hat. Ich werde ihm jetzt mit derselben Intensität helfen, mit der ich bisher versucht habe, seine Reise aufzuhalten. Sehr fix, Herr Fox. Wie lange furchen wir schon, Kapitän? Es ist der 3. Dezember, gnädige Frau. Da sollten wir schon in San Francisco vor Anker gegangen sein. Wir sind eben vor Anker gegangen. Wenn ich bitten darf, die Landungsbrücke zu betreten. Folgen Sie mir, teure Auda. Auf in die neue Welt. Achtung! Die Brücke war schon etwas morschgrün, ja. Herr. Er kann schwimmen. Schau, wie er schwimmt. Jean, hast du schon mal eine Frau geliebt? Meine Mutter, gnädige Frau. Ach, ihr dekadenten Franzosen. Guten Tag, Herr Konsul. Als Untertan Ihrer Majestät der Königin ersuche ich Sie, mir ein Visum auszustellen. Als Konsul Ihrer Majestät der Königin in San Francisco, dieser monumentalen amerikanischen Stadt mit 200.000 Einwohnern und Kirchen im gotisch-angelsächsischen Stil, ist es mir ein großes Vergnügen, Ihren Wunsch zu erfüllen. Bitte halten Sie Ihren Pass in die Höhe, auf dass ich ihn stempeln kann. Danke, Sir. Darf man Schuh von Weißes Mrs. putzen? Ach, ich habe wirklich keine Rassenvorurteile, doch finde ich, dass die Hautfarbe des Stammes Parsi die letzte erträgliche Schattierung von Weiß ist. In Ihren Vorstellungen lebt San Francisco bestimmt noch als eine legendäre Stadt von Brandstiftern und Mördern, die hierher gezogen waren auf der Jagd nach dem Golde. Doch diese schönen Zeiten, in Anführungszeichen, sind vorbei. Omnibusse, Fuhrwerke, Pferdebahnen, ein Netz von breiten, rechtwinklig einander kreuzenden Geschäftsstraßen und nicht zuletzt üppigen grünen Parkanlagen. All das legt Zeugnis ab von einer nie dagewesenen Entfaltung dieses Teiles der Vereinigten Staaten von Amerika. Erscheint es Ihnen nicht etwas eigentümlich, dass ein Schuhputzer in so gewählter Sprache spricht? Jemand muss es sagen, mein Freund. Es ist ein lehrreiches Zitat aus Cooks Reiseführer. Wie? Sie selbst waren noch nicht hier? Meine Mittel haben das nicht zugelassen, aber ich freue mich schon darauf, dass das möglich sein wird, sobald mein Roman über die Reise um die Erde erscheint. Achtung, Amerikaner! 2-1, Kellerfield! 3-1, Mandy Boy! Schwindler! Korrumpiertes Gesindel! Ah! Sind wir nicht Zeugen eines Aufstandes? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Amerikaner Unabhängigkeit von der britischen Krone verlangen. Die haben sich vor knapp 100 Jahren genommen, Herr Fox. Ich sehe, ich werde meine Zeitung abbestellen müssen. Wer war der Schuft, der unsere Königin der fettesten Kolonie beraubt hat? George Washington, ein Engländer. Kammerfield? Mandy Boy? Ich nicht hören. Ich weiß, Mrs. Putzeschuh. An der Laterne wird es dir schon einfallen, Provokateur. Oberstamp, W. Proctor, Kameraden. Ihr Streit ist nicht unsere Sache, mein Herr. Engländer. Yankee. Monarchist. Anarchist. Hier meine Karte. Sobald ich meine Reise um die Welt beendet habe, komme ich, um mich mit Ihnen zu schlagen. Wir werden nicht einer Königin als Konservenfleisch zurückliefern, Bulldogge. Der Zug der Gesellschaft Central Pacific, der San Francisco mit Omaha verbindet, von wo 5 Strecken der Union Pacific einen regen Verkehr mit New York unterhalten, fährt in 3 Sekunden ab, Boys. Gab es nicht heute in San Francisco irgendwelche Unruhen, mein Freund? Soviel ich weiß, Boys, gab es nur ein Wahlmeeting. Augenscheinlich für die Wahl des Oberbefehlshaber der Armee. Wo denken Sie hin, Sie Greenhorn? Wir wählen einen Friedensrichter. Fahren wir lange bis in die Stadt New York, Herr? Früher brauchte man 6 Monate. Dank dem amerikanischen Unternehmungsgeist, der noch nicht verbürokratisiert ist, genügen jetzt schon 7 Tage. Gerade so viel, damit wir das Dampfschiff China der Cunard Line nach Liverpool erreichen und dann am 21. Dezember von dort mit dem Zug nach London zu reisen. Für mich und für meine Pläne genügt es, wenn wir Liverpool erreichen. Jetzt stehen wir aber ganz und gar, meine Herren. Auf dem Gleise steht ein Bison, meine Dame. Ja, das ist mir ein hübsches Land, wo jede Kuh den Zug zum Halten bringt. Es sind ihre nur 20.000. Zum Glück wird es nicht länger als knappe 3 Stunden dauern, bis die letzten am Horizont verschwinden und ihren staunenden Blicken den hinreißenden Anblick der Gipfel des Humboldt-Gebirges freigeben, hinter dem der Staat Utah liegt, der interessante Wohnsitz der Mormonen. Wie sieht so ein Mormone aus, Herr? Ungefähr so wie der, der gerade im Dauerlauf versucht, unseren Zug zu erreichen. Ich habe allerdings gelesen, dass Mormonen nur hinter Schiffen hier eilen. Vielleicht früher, doch jetzt tun dergleichen nur Kormorane oder Seeraben, Madam. Halt! Halt! Wetten, dass er auf die Schnauze fällt, Jim, 2-1. Wetten, dass er unter die Räder kommt, Jack, 3-1. Ihre Hand! Bitte Ihre Hand! Ruhe, Boss, nur eine Wette! Ich habe sie! Herr! Das ist nicht Fairplay, Boss. Ich bin William Hitch, Missionar der Sekte, die Heiligen der jüngsten Tage. Als Gegenleistung will ich hier gerne ein Seminar auf die Geschichte der Mormonen abhalten. Ich habe ein Selbststudium absolviert, Ehrwürden. Ich sage Ihnen, dass Joe Smith ein Märtyrer ist, dass sein Bruder Hiram ein Märtyrer ist und dass die Verfolgung der Propheten durch die Regierung aus Brigham Young ebenfalls einen Märtyrer machen wird. Wer will es wagen, das Gegenteil zu behaupten? Niemand! Verjagt aus Illinois, verjagt aus Missouri, verjagt aus Ohio, haben wir uns an dem märchenhaften Ufer des großen Salzsees niedergelassen, wo unsere Kolonie rasch an Zahl zunimmt, dank des mormonischen Prinzips der Vielweiberei. Vorläufig sind wir Amateure, Ehrwürden, woran unsere Jugend Schuld trägt. Wird es möglich sein, sich Ihnen in 20 Jahren anzuschließen? Nein. Im Jahre 1890 wird die Vielweiberei schon verboten sein. Ich glaube, Jim, ich gehe lieber einen heben. So glaube ich auch. Gibt es bei Ihnen auch viel Männerei, ehrwürdiger Vater? Nein, das widerspricht unseren Moralprinzipien. Ich glaube, lieber Fox, dass ich lieber ein wenig im Zug promeniere. Fahren Sie fort, Herr Momone, mir gefällt's. Nach Ihrer Flucht zu schließen, haben Sie wenigstens 20 Frauen. Eine, mein Herr, eine. Doch das war mehr als genug. Donner und Blitz, ist denn in diesem Flohzirkus kein Speisewagen? Ach, du lieber Himmel, Oberst Demp W. Brock in unserem Zug. Gnädige Frau, wenn ihn unser Herr erblickt, wird er sich schlagen wollen. Ach, wenigstens einmal würde er sich wie ein Mann benehmen. Scherz beiseite, gnädige Frau. Ich muss ihn in lebendigem Zustand nach Europa bringen. Und Sie sind ihm eine gewisse Dankbarkeit schuldig. Was soll ich also tun? Alles, was in Ihrer Macht steht, dass Sie einander in den noch restlichen 4 Tagen nicht begegnen. Hölle und Kanonendonner! Wird hier irgendwo Whisky verzapft? Sieh hier, Fogg, die nächste Haltestelle ist Plum Creek. Der Zug hält nur 10 Minuten, genug Zeit, um bequem einige Revolverschüsse zu wechseln. Irrtum, Boys, der Zug hat Verspätung und hält deshalb nicht. Aber wir müssen uns schlagen. Und wer hindert Sie daran, sich im fahrenden Zug zu schlagen? Die Reisenden werden mit dem größten Vergnügen den Waggon räumen. Klarer Fall, 2-1, der Oberst legt ihn um, Jim. 3-1, bin derselben Meinung, Jack. Dann setze ich auf den Engländer. Es ist allerdings 9.37 Uhr, mein Herr, und ich ändere nur ungern meine Gewohnheiten. Würde es Sie stören, wenn ich mich gleichzeitig rasierte? Nicht im geringsten. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass ich ein Penisstück im Flug treffe. 2-1 treffen Sie nicht. 3-1 treffe ich. Oh, wir sind getroffen. Sterbt in Ruhe, Boys. Nur eine Wette, ich habe gewonnen. Die Kante der Münze hat die Kugel in 2 Teile zerschnitten und diese euch getroffen. Sorry. Oh, wir sind tot. Sind Sie sicher, dass mein Rasierwasser die richtige Temperatur hat, mein Junge? Ja, Herr. Sind Sie bereit, mein Herr? Die Ehre des Königreiches zu schützen, sind Engländer immer bereit, mein Herr. Lucky Strike singt über Navicard. Dem Sieger will ich mein Leben weihen. Nun, Kondukteur, Sie haben mich mit einem Pfeil getroffen. Ach, sparen Sie doch diese Späßchen für Kanada auf. Sie irren, Oberst. Der Zug wurde gerade von Sioux-Indianern überfallen. Nicht für ungut, alter Knabe. Ich schweig ja schon und sterbe. Da lässt sich nichts machen. Wir müssen uns mit allen Kräften wehren. Dumm ist nur, dass der Lokomotivführer verletzt wurde und der führerlose Zug an der Festung Kearney, wo wir unsere Soldaten haben, vorbeisausen wird. Wenn Sie erlauben, Herr, möchte ich meine Behendigkeit unter Beweis stellen und unter den dahinrasenden Waggons zur Lokomotive klettern und sie abkoppeln. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Es ist ihm geglückt. Die Waggons, der Zugkraft entledigt, halten gerade vor der Festung Kearney. Herr, ein roter Sioux-Indianer entführt unsere Witwe. Sie sind frei, Madam. Warum haben Sie das getan? Das war ein Wilder, gnädige Frau. Ein Wilder, aber lieb. Hallo, Boys. Wie geht's? Ich bin der Captain der Festung Kearney und hinter mir stehen meine 200 Soldaten. Wo aber ist mein treuer Diener Passepartout? Die Indianer haben ihn an den Sattel gebunden und entführt. Und zweifelsohne ist es Ihre Absicht, die Sioux zu verfolgen, Captain. Keinesfalls. Sie werden nämlich bis über den Fluss Arkansas fliehen, während ich die Festung schützen muss. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als ihn selbst den Krallen des Todes zu entreißen. Das ist gleichbedeutend mit Ihrem eigenen Untergang. Denn wenn Sie den Dampfer China nicht erreichen, verlieren Sie Ihr ganzes Vermögen. Ich lasse den Unglücklichen, dem alle hier ihr Leben verdanken, nicht umkommen. Ich wiederhole, für Ihr Partisanenunternehmen wird sich keine Hand eines amerikanischen Soldaten rühren. Dann spare ich 1000 Pfund, Captain. Halt! Ihre Tapferkeit hat mein Soldatenherz bewegt. Ich teile Ihnen 20 Freiwillige zu. Herr Fox, ich sehe, dass Sie sich uns anschließen wollen. Einer von uns muss aber über Frau Audas Leben wachen. Sicher ist es Ihnen nicht entgangen, dass eine Blässe mein Gesicht übergoss. Leider darf ich Ihnen nicht verraten, dass ich einen Kampf zwischen meiner amtlichen Pflicht, Sie auf jedem Schritt zu verfolgen, und Ihrem edelmütigen Begehren kämpfe. Das Resultat ist, dass ich vor Ihrem freimütigen Blick meine Augen niederschlage und bleibe. Nur vorwärts, denn das Schneetreiben nimmt an Stärke zu. Trompetenbläser, stoßt ins Horn, damit die Banditen wissen, in welcher Richtung sie zu fliehen haben. Sie würden uns sonst nur schwer finden. Leben Sie wohl, alter Knabe. Ich würde Sie gerne begleiten, doch habe ich das Gefühl, dass mich der Autor hier benötigen wird. Endlich allein, teurer Proktor. Vergessen Sie nicht, gnädige Frau, da ist noch dieser Herr. Herr Fox hat hier im Augenblick nichts zu suchen, da er ein Transportmittel beschaffen muss, das ihn und seine Freundin nach New York bringt. Natürlich. Danke, werte Witwe. Was soll das heißen? Ach, Stamp W., es ist mir nicht entgangen, dass sie mich lieben. Das dürfte ein Irrtum sein. Ich bin das Kind des ungezähmten Stammes der Persen, der sich so unbändig nach Freiheit sehnte, dass schon mein Großvater Chichihut von den Engländern erschossen wurde. Mein aufrichtiges Beileid? Doch was soll mir das? Sehen Sie doch. Ich habe ein Gedicht für Sie in mein Poesiealbum geschrieben. I love you, W. Hat der Mormone das Recht, uns zu trauen? Zum Teufel, ich fürchte ja. Wir brauchen die Zustimmung des Käpt'ns Tochter. W, versuch ein letztes Mal, ein Weilchen ohne mich zu leben. Ich komme gleich zurück. In mir hast du einen Freund, mein Sohn. Verlieren wir keine Zeit. Hey, Zugführer, wenn dir dein Leben lieb ist, gib das Signal zur Abfahrt. Recht gern, Oberst. Aber wir haben noch keine Lokomotive. Macht nichts, wir fassen selbst an, die Strecke geht bergab. Ha-ruck! Ha-ruck! Ha-ruck! Ihr Bösen! Doch die Erinnerung bleibt, meine Elfe. Was wollten Sie, kleine Frau? Das Schicksal hat entschieden. Ich bleibe bei Ihnen, Captain. Zu spät, Fräulein. Ich habe mich schon an meine Soldaten gewöhnt. Da kommen Sie von der Rettungsexpedition zurück. Ich danke euch, Soldaten, obwohl ihr Urenkel jener Männer seid, die sich gegen meinen König erhoben haben. Nicht der Rede wert, Herr. Der tapfere Franzose hat ja schon vor unserer Ankunft 30 seiner Entführer mit eigener Faust zur Strecke gebracht. Guter Gott, der Zug ist abgefahren. Diesmal, Herr, habe ich sie definitiv ruiniert. Das glaube ich kaum, mein Junge. Herr Fox hat bestimmt die nötigen Schritte unternommen. Hier. Ich habe einen Amerikaner namens March gefunden, der in der Zwischenzeit für uns dieses Segelboot angefertigt hat. Ein Boot? Ja, ein Boot, das den Zug nach New York einholen wird. Lieber Herr, der Nachteil, den dieses Boot hat, ist nur der, dass es in der Prärie keine Flüsse gibt. Ich konstatiere, dass ich ruiniert bin. Herr, Sie haben Ihre Wette aufs Spiel gesetzt, um mich zu retten. Erlauben Sie mir, Ihre Großzügigkeit zu vergelten. Ich kenne einen Trick, mit dessen Hilfe man wann auch immer, wohin auch immer kommen kann, auch wenn es noch so unlogisch ist. Reden Sie, mein Junge, was ist das für ein Trick? Der Schnitt. Und wie funktioniert das? So, Achtung, Schnitt. Pastor, du, was machen Sie? Jetzt klebe ich das Band. Beeilen Sie sich. Und schon sind wir in New York, Herr. Ich muss gestehen, mein Junge, ein außerordentlicher Trick. Nur schade, dass ich ihn nicht früher kannte. Wir hätten ihn schon öfters anwenden können. Also, meine Herren, wo stecken Sie? In meiner Eigenschaft als Zollbeamter möchte ich gern wissen, was Sie für Gesichter machen werden, wenn ich Ihnen mitteile, dass das Dampfschiff China, der Dampfschifffahrtsgesellschaft Cunard, kurz britische North American Royal Mail Steam Packet Company genannt, vor einer halben Stunde nach Liverpool abgedampft ist. Ohne ein Risiko einzugehen, könnten Sie Gift darauf nehmen, dass unsere Gesichter Entsetzen ausdrücken werden. Denn alle Hoffnungen hat die China mit sich davongetragen. Bis zum 21. Dezember 20.45 Uhr, wo ich wie ein Gott der Pünktlichkeit in den Reformclub treten soll, bleiben mir noch genau 9 Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Herr Fox. Bitte? Sie strahlen eine solche Hitze aus. Haben Sie einen Kamin in Ihrer Wohnung? Könnten wir nicht etwas unternehmen? Die gnädige Witwe friert. Es hat den Anschein, dass uns jetzt einzig und allein eine Art eigenwilliger Seebär retten kann. Dieser Beschreibung bin ich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich bin Phileas Fogg aus London. Und ich Andrew Speedy aus Glasgow. Welches ist das Ziel der Henriette, dieses Handelsschiffes von schlanken Formen und mit einer Schiffsschraube, dessen Kapitän Sie sind? Bordeaux, was sonst? Sind Sie gewillt, mich und noch 3 weitere Personen nach Liverpool zu bringen? Nein. Wollen Sie uns wenigstens nach Bordeaux bringen? Nein. Ich biete $2,000 pro Person. In 5 Minuten lichte ich den Anker. Herr Passepartout, im Reisesack fehlen schon 7.000 Pfund. Lieber Inspektor, wenn Sie nur endlich einsehen wollten, was heute jedes Kind weiß, dass nämlich ein gewisses Trent das Geld in der Bank von England entwendet hat, während Herr Fogg ein ehrenwerter Mann ist, gehen Sie lieber auf Deck. Oh ja, wir werden auf dem Achterdeck die Möwen zählen. Lieben Sie auch Möwen auf Achterdeck, Herr Fox? Sie können in See stechen, Herr Speedy. Keine Ratschläge, wenn ich bitten darf. Und außerdem sind wir schon den zweiten Tag auf See. Indeed, der Kalender zeigt den 13. Dezember. Es ist also an der Zeit, dass Sie hinter Schloss und Riegel in der Kajüte sitzen, da ich die Führung des Schiffes selbst übernehme. Schufte und Schurken. 16. Dezember. Es bleiben uns nur noch 5 Tage. Doch den halben Ozean haben wir schon durchquert. Aber der Heizer scheint mir sehr beunruhigt. Wie sollte ich auch nicht, wenn die Kohle zu Ende geht? Sie hätte gereicht, um mit geringem Dampf nach Bordeaux, aber nicht, um mit Volldampf nach Liverpool zu kommen. Heizen Sie bis zum letzten Stück Kohle. Dezember. Es ist soweit, Herr. Bringen Sie Kapitän Speedy zu mir, lieber Jean. Voilà. Wo sind wir? 770 Meilen von Liverpool entfernt. Geißenbock. Ich möchte Sie bitten, mir Ihr Schiff zu verkaufen. Ach, du lieber Himmel. Niemals. Ich bin nämlich gezwungen, das zu verbrennen. Mein Schiff verbrennen? Genauer gesagt, den Teil, der aus dem Wasser ragt, denn wir haben kein Heizmaterial mehr. Mein Schiff, das einen Wert von 40.000 Dollar hat. Geben Sie ihm die Summe, Passepartout. Nur über meine Leiche. Fox, Sie dürfen mir nicht wegsterben. 50.000? Gnädige Witwe, halten Sie mich fest. Oh. Ein Schotte verkauft nie seinen Charakter. Und wenn schon, dann nie an einem Engländer. Und wenn schon... Nie so billig. Jean, geben Sie ihm alles, was in unserem Reisesack übrig geblieben ist, bis auf die Summe, die wir für die Reise nach London und für die Droschke brauchen. Alles, was aus Holz ist, wird abgerissen und in den Kessel verheizt. Dezember. Das ist eine Katastrophe. 20.000 Pfund, mehr als ein Drittel der Summe, sind dahin. Sie zittern wie ein verwundetes Vögelein. Wenn Sie ein Vierteljahr hinter einem Einbrecher her sein würden, um dann eine Witwe einzufangen, würden Sie doch ganz anders zittern. Wo ist hier ein Einbrecher, teurer Herr Fox? Phileas Fogg, der Künstler der Verstellung. Sieh mal einer an. Wie viel, sagten Sie, ist ihm übrig geblieben? Kaum mehr als 35.000 Pfund. Phileas, mein Retter. Milady. In dieser schicksalsschweren Stunde eile ich an Ihre Seite, um Sie nie wieder zu verlassen. Für immer dein, du mein geheimnisvoller Wildling. 20. Dezember. Liverpool ist zum Greifen nahe. Die Masten, das Deck, die Kajüten, Bug und Heck sind verbrannt. Aber der Druck in den Kesseln fällt unaufhaltsam. Alles hat sich gegen Sie verschworen. Heizen Sie mit meiner Jacke. Hier ist meine. Mein feuriger Phileas. Auch ich will nicht abseits stehen. Möge unsere Henriette mit der Leichtigkeit meiner Mädchenwäsche den Hafen erreichen. Bei allen 50.000 Teufeln der Hölle, hier auch meine Jacke. Britannien ist groß durch seine Einheit. 21. Dezember, Liverpool. Rasch zum Zug, damit wir am Abend in London sind. Moment. Sind Sie Herr Phileas Fogg? Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon lang genug kennen, Herr Fox. Mein Name ist Fix, Detektiv Ihrer Majestät der Königin. Das ist etwas anderes, Inspektor. Bitte, ich bin Phileas Fogg. Im Namen der Königin, ich verhafte Sie. Schuft. Mein Phileas. Beamte, sperren Sie ihn vorläufig in die Wachstube des Liverpooler Zollamtes. Mit der weinenden Frau, Inspektor? Nein. Verschärfte Haft kann nur der Richter verhängen. Gestatten, Phileas Fogg. Ich teile Ihre Zelle und absolviere eine Reise um die Erde in 80 Tagen. James Trent, ich habe der Bank von England 55.000 Pfund Mercy Pippen entwendet. Entschuldigen Sie, dass ich davon nichts weiß. Wie ich höre, sprechen Sie reines Cockney-Englisch. Yes, Sir. Ich verstehe nur bloß nicht, warum Sie hier mit mir sitzen. Ein Irrtum, auf den Sie erst kommen werden, wenn es schon zu spät sein wird, rechtzeitig nach London zu kommen. Und so wird mir schon die ganze Reise über übel mitgespielt. Womit ich Sie bitte, mir zu erlauben, Zitat, meine Taschenuhr fürsorglich auf den Tisch zu legen und den Gang der Zeiger zu beobachten. Herr, Sie sind frei! Mein schlaues Füchslein. Mein Herr, entschuldigen Sie, wenn ich stottere, doch, der Text schreibt mir dieses vor. Beklagenswerte Ähnlichkeit. Der Dieb seit 3 Tagen hinter Schloss und Riegel. Da lässt sich nichts tun, Inspektor. Gestatten Sie, dass ich jetzt, Zitat, die einzige rasche Gebärde in meinem Leben ausführe und Sie mit der Genauigkeit eines Automaten mit beiden Fäusten gleichzeitig bearbeite. Bang! Auta! Das nenne ich gute englische Handarbeit. Ich bekam, was ich verdiente. Wie ich sehe, habe ich meine Rolle in dieser Story ausgespielt, meine Herren. Weshalb ich mir erlaube, die Kurve zu kratzen. Weil ich nicht einsehe, warum mein guter Wille mir lebenslänglich einbringen soll. Gott sei's gewinn. Ich muss konstatieren, dass hier immer häufiger Szenen vorkommen, die ich nie geschrieben habe. Beruhigen Sie sich, Herr. Ihr Buch ist zum Glück genügend bekannt, lässt sich aber nur schwer dramatisieren. Warum dramatisiert man es dann? Das weiß ich auch nicht. Dann bleibt uns also nur noch übrig, mit einem gemieteten Extrazug nach London, Bahnhof Charing Cross, zu fahren. London, Charing Cross! Oh, was für eine erregende Stadt. Ich glaube, ich werde hier sehr glücklich sein, Phileas. Ihre Hoffnungen, liebe Auda, werden von den Zeigern der Bahnhofsuhr, die 9:10 zeigen, wie Sand vom Winde verweht. Nachdem ich eine Reise um die Welt zurückgelegt habe, komme ich mit einer Verspätung von 5 in London an und habe meine Wette verloren. Ich bin moralisch und materiell ruiniert. Habe weder Verwandte, noch Freunde, noch Pfunde. Und doch, mein Teurer, biete ich dir edelmütig meine Hand an. Willst du zugleich eine Verwandte und Freundin? Die Festigkeit und gleichzeitig Sanftheit in Ihrem Blick haben mich zuerst in Erstaunen versetzt, doch gleich darauf erschüttert. Erlauben Sie mir, dass ich für einen Augenblick die Augen schließe, gleichsam, um Ihnen zu verbieten, tiefer in Ihr Inneres zu dringen. Wenn ich Sie wieder öffne, sage ich schlicht und einfach, ich liebe Sie. Ja, ich liebe Sie wahrhaftig, bei allen Heiligen auf Erden und gehöre ganz Ihnen. Worauf ich Sie ersuchen würde, sich mit mir schnellstens nach Hause zu begeben, wo das Gas schon 80 Tage auf meine Kosten brennt. Guten Morgen, Liebling. Du hast die Nacht durchwacht, aber das Leben geht weiter. Morgen ist Montag und wir sollten die Hochzeit nicht weiter hinausschieben. Mein Herr! Lieber Passepartout, Frau Auda hat sich entschlossen, ihr Schicksal mit dem meinen zu vereinen. Mein Herr, ich... Ich liebe dich, mein süßer Verbrecher. Aber jetzt kannst du mir schon verraten, wo du die restlichen, so geschickt zur Seite gebrachten 35.000 Pfund versteckt hast. Herr, ich habe... Bei Ihrem reinen Herzen gebe ich Ihnen mein Wort als Gentleman, dass das Verbrechen wirklich jener unglückliche Strand verübt hat. Ich habe erfahren... Mein Herr, Sie haben die Hilflosigkeit einer Frau missbraucht, meine Gefühle mit Füßen gedreht. Herr, so hören Sie doch, ich habe erfahren, dass morgen Sonntag ist. Montag? Nein, heute ist erst Samstag. Der Termin Ihrer Wette läuft erst heute ab in 7 Rasch eine Droschke. Dafür gibt es nur eine, doch völlig plausible Erklärung. Auf meiner Reise in östlicher Richtung habe ich so viel mal 4 eingespart, wie ich gerade überschritten habe. Das heißt 360 mal 4, was genau einen Tag ausmacht. Während für uns die Sonne 80 mal aufging, sahen Sie meine Freunde aus dem Reformclub nur 79 mal. Rasch, das können Sie mir alles später erzählen. Sie sollten sich mehr für solche Dinge interessieren, mein Junge. Jut! Schneller, Kutscher, schneller! Es geht nicht schneller, meine Herren. Wir haben ohnehin schon 5 Kutschen über den Haufen gerannt, 2 Hunde totgefahren und jetzt habe ich das Gefühl, hat ein Polizist dran glauben müssen. Ein Polizeifiaker verfolgt uns, Kutscher. Schlagen Sie mit der Peitsche drein! Die Liga zum Schutze der Tiere hat das verboten, mein Junge. Brrr. Herr Wagenführer, welches Vergehens haben Sie sich schuldig gemacht? Entschuldigen Sie die Einmischung, Konstabler. Es ist ganz und gar meine Schuld. Ich spreche nicht mit Ihnen, mein Herr, sondern mit dem Wagenführer. Bin mir keiner Schuld bewusst, Constable. Höchstens, dass ich 5 Kutschen umgefahren, 200... Lassen Sie diese dummen Witze. Sie wissen sehr genau, dass Sie über das Gleise der Pferdebahn gefahren sind, ohne vom Bock zu steigen, das Ohr an die Schienen zu legen und festzustellen, ob eine Bahn im Anrollen ist. Weisen Sie die Standtafeln Ihrer Zugtiere vor. Herr Kommissar, das hier ist der Phileas Fogg, der eine Reise um die Erde in 80 Tagen durchführt. Dann werden Ihnen einige Minuten nicht zugrunde richten. Bei allen Heiligen, Herr Wachtmeister, wir schuften uns hier ab wie die Irren und Sie wollen uns das alles verpatzen. Ruhe, mein Junge, wir sind nicht in Paris. Der Wachtmeister handelt als Vertreter des Gesetzes und das Gesetz ist jedem Engländer heilig. Da jetzt Samstag, der 21. Dezember, 20:42 ist, muss ich konstatieren, dass in genau 3 der Termin abläuft, zu dem wir uns mit Herrn Fogg hier im Reformclub verabredet haben. Mischen Sie die Karten. Noch 2. Bei der Extravaganz unseres teuren Freundes ist es nicht ausgeschlossen, dass er, wie der Gott der Pünktlichkeit, in der letzten Sekunde auftaucht. Heben Sie ab. Noch 1 und der Scheck bei den Gebrüdern Bering ist unser. Hier bin ich. Wer spielt aus? Ich. Wie geht es, Frau Ralph? Lieber Ralph? Wie es scheint, gut. Vorgestern hat sie mir einen Erben geboren. Ein Kind oder eine Tochter, lieber Ralph? Einzelheiten sind mir nicht bekannt. da sie schon das zweite Jahr im Kloster lebt. Erlauben Sie mir, dass ich die strengen Bestimmungen des Clubs verletze, um Ihnen meinen treuen Diener vorzustellen. Phileas! Oh! Und dies ist mein Diener nicht. Sie haben eine ehrbare Frau getäuscht, als Sie mir verschwiegen, dass Sie aufgrund einer Wette 20.000 Pfund gewonnen haben. Lösen Sie Ihr Versprechen ein. Herr, eben wurde mir mitgeteilt, dass Sie Ihre Reise in 78 Tagen hätten durchführen können, wenn Sie nicht den Weg über Indien genommen hätten. Dann hätte er allerdings nicht sein geliebtes Geschöpf gefunden. Ganz recht, mein Junge. Es war ein Umweg. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Kritiker sind bereits um den eckigen Tisch versammelt und warten auf den Autor. Was sagen Sie zu diesem Werk? Eine primitive Vulgarisierung. Eine Zusammenstellung von oberflächlichen Kenntnissen der Wissenschaft, Technik und Erdkunde. Meiner Meinung nach entbehrt es obendrein jeglichen künstlerischen Wertes. Schon lange habe ich mich nicht so gelangweilt. Er schreibt zu viel. Und zu schnell. Er gewinnt keine Distanz zu den Dingen. Er sucht sich in der Kunst und nicht die Kunst in sich. Beruhigen Sie sich, Herr Kollege. Seine Existenz basiert auf einer modischen Exaltation. In ein paar Jahren kräht kein Hahn nach ihm. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wern. Wirklich sehr interessant. Bewundernswert. Höchst bewundernswert. Ich sage Ihnen eine große Zukunft voraus. Vergessen Sie mich da nicht. Seien Sie nicht traurig, Herr Wern. Sie haben Ihre Zeit besungen, Bilder tatkräftiger Menschen gezeichnet. Man wird Ihre Bücher noch lesen, wenn die Reise um die Erde nur noch 80 Minuten dauern wird. Ich bin da nicht so sicher. Ich hatte während dieser ganzen Sendung oft den Eindruck, dass man sich über mich lustig macht. Das war kein Spott. Das war das unsterbliche Lächeln der Jugend. Und über diese Jugend werden wieder die lächeln, die in 80 Sekunden um die Erde reisen werden. Und über die wieder weitere. Und immer wird in diesem Lächeln Rührung und Bewunderung sein. Ich möchte Ihnen gern glauben. Ich habe nichts, was ich Ihnen zum Andenken schenken könnte, außer diesem Büchlein. Bewahren Sie es gut. Thomas Cook? Und Sohn. Der erste Weltfahrplan, herausgegeben vor 96 Jahren. Ich kann mich nicht anders revanchieren als mit diesem Buch. Neu erschienen. Dieses Jahr. Jules Verne. Die Reise um die Erde in 80 Tagen. Es ist seit meiner Kindheit eines meiner liebsten Bücher. Entschuldigen Sie, was ist eigentlich Ihr Beruf? Weltraumforscher, mein Herr. Doch reden wir lieber nicht davon. Musik.